er uns erklärt, dass wir hier über Thema von Ennia sprechen, von Ikhlas, dass wir die reine Absicht, die aufrichtige, die vollherzige Absicht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Hat der Autor rahimahullah ta'ala angefangen mit erzählen von den Hadithen, die wir machen eine Wiederholung, wie ich schon gesagt habe, damit wir diese Hadithe, die wir schon gelernt haben, erfrischen in unserem Gedächtnis. Barakallahu fikum, jazakallah. Al-Hadith al-Awwal an Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radwallahu alayhi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innama al-a'malu bin-niyyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الحديث رواه البخاري ومسلم أي العمل متعلق بنيته مثاب الإنسان مثاب على عمله بحسب النية أو مقبول العمل بحسب النية والعمل والنية لا بد أن يرتبطان فتكون النية لله سبحانه وتعالى ويكون العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذان شرطا قبول الأعمال يعني إذا أردت أن تعمل عملا مقبولا يجب أن يكون العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون النية لله سبحانه وتعالى خالصة هكذا يقبل الله سبحانه وتعالى منك فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي فعل ذلك لله ورسوله والهجرة تامة والأجر تام أما من كانت هجرته لدنيا يعني من كانت نيته ليست لله ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني هذا الأجر لم يقع لأنه ما كان عمله لله سبحانه وتعالى وهذا الحديث من أساسيات الدين من أساسيات الدين حديثان يعتمد عليهم الشرع إنما الأعمال بالنيات والحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عمر بن الخطاب der Fürst von Gläubigen berichtete er sagte ich hörte den Gesandten Allahs sagen Die Taten sind entsprechend den Absichten und jedem Menschen gebührt, was er beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung um Allahs Willen und um seines Gesandten Willen unternahm, dessen Auswanderung war für Allah und dessen Gesandten. Und wer seine Auswanderung unternahm, um im Diesseits etwas zu erreichen oder um eine Frau zu heiraten, dessen Auswanderung war für das dessen wegen er auswanderte. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. In diesem Hadith hat der Autor Absichten verbunden sind. Deine Absicht ist im Herzen. Deine Absicht muss für Allah Absicht sein, muss vollherzig rein für Allah sein und deine Tat muss nach der Sunna vom Propheten Muhammad s.a.w. sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird Allah von dir nicht annehmen. Das heißt, willst du deine Taten, willst du, dass Allah von dir deine Taten annimmt, dann musst du diese zwei Bedingungen erbringen in jede Tat, in jeder Handlung der Religion. Die Absicht für Allah, die Absicht ist für Allah und die Tat ist nach der Sunna von unserem Propheten Muhammad s.a.w. Und diese zwei Voraussetzungen sind die zwei Voraussetzungen, die für die Annahme der Handlungen und der Taten, der religiösen Handlungen, der religiösen Taten in unserer Religion. Wenn du das für Allah machst, dann wirst du, und deine Tat ist gut, richtig, wie der Prophet Muhammad s.a.w. gemacht hat, dann wirst du belohnt. Wenn du aber das nicht für Allah machst, nicht für Allah machst, wegen Dunya, oder wegen Frauen oder wegen was anderes, Angeberei und so weiter, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird dir kein Lohn geben, weil Iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dieses Hadith natürlich ist sehr bekannt. Und der Muslim sollte natürlich immer dieses Hadith im Kopf haben. Und aufpassen bitte, aufpassen hier. Manche Leute, die tun etwas Falsches, Schlechtes. Und wenn man ihnen sagt, das ist falsch, der sagt, meine Nia ist gut, meine Absicht ist gut. Die Absicht, allein, dass die Absicht gut ist, genügt nicht in unserer Religion. Es kann sein, dass deine Absicht gut ist. Aber wenn deine Tat nicht richtig ist, dann geht es nicht. Ich gebe ein Beispiel. Ein Kind weint. Sagst, ich möchte essen, ich habe Hunger, Und dann siehst du einen Laden. Und dann gehst du und du klaust vom Laden etwas. Und du gibst dem Kind zum Essen. Deine Absicht war gut? Natürlich. Du willst dem Kind zum Essen geben. Aber deine Tat war falsch. Du hast geklaut. Eine Person sagt, ja, ich liebe den Propheten. Dann feiert den Geburtstag vom Propheten. Ja, okay. Deine Absicht ist gut, du liebst den Propheten. Aber deine Handlung, dass du den Geburtstag vom Propheten feierst, das ist nicht von der Religion. Das ist dann, deine Tat ist schlecht. Und deshalb aufpassen, weil viele Leute heute diese Verbindung nicht haben. Und meist bei den sozusagen sogenannten ursprünglichen Muslimen oder Ausweismuslimen. Wenn du mit ihm sprichst, dann kommt er immer mit dieser Ausrede. Meine Absicht ist gut. Ja, deine Absicht ist für dich, zwischen dir und Allah. Aber die Taten zählen. Weil wir nicht wissen, was du im Herzen hast. تبي يا أخو بارك الله فيكم هذه مسألة مهمة جدا أن الكثير من الناس يحتج بحسن النية وليبرر بذلك بعض الأعمال التي يقوم بها وهي خطأ مثال أنا أعطيت الأخوة مثال رجل يشاهد طفل يبكي ويريد طعاما فيسرق له خبزا طيب يقول والله نيت خير يعني جبت له خبز مشان يأكل ولكن العمل هذا حرام لأنك سرقت أو إنسان يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولأني أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحتفل بعيد ميلادي طيب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الدين صحيح ونيتك حسنة ولكن عملك خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده ولا لا هو ولا صحابة ولا غيره من العلماء الثقات فلذلك بارك الله فيكم هذه القضية قضية أن الإنسان ما يبرر العمل السيء بالنية واليوم ترى كثير من الناس تقول له ليش ما تصلي يقول والله أنا نيتي مليحة وأنا والله قلبي نظيف لو كان قلبك نظيف ونيتك صحيحة لكنت صليت فهذا كذب يكذب على نفسه أولا قبل ما يكذب على غيره ويكذب على الله فنسأل الله السلام الحديث مين رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو وفيهم ما ترى يأتي بعض الناس حتى يعني حتى يربح مالا فيأتي مع هذا الجيش حتى يبيعهم وناس لما يعيش يخسر بالجميع في الأرض لأن هذا الجيش يريد غزو الكعبة فقالت عائشة يا رسول الله فيهم من ليس منهم وأسواقهم أو لا مال ولا قيمة ما يريد قاتله قال يخسر بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم أي النية هنا تلعب دور genommen werden, wo doch unter jenen Menschen auch sind, die nicht zum Herr gehören. Und die haben ihre Märkte mit. Das sind ihre Märkte und Leute, die von ihnen nicht sind, die gehören nicht zu diesem Herrn. Er sagte, sie werden als Amt von der Erde verschlungen werden, doch am letzten Tag wird jeder von ihnen auferstehen und seinen Absichten gemäß behandelt werden. Das bedeutet, sie werden nach ihren Absichten wieder auferweckt. Sie werden nach ihren Absichten wieder erweckt, wieder auferweckt. Kann man gut hören, nein? Könnt nicht gut hören. Kann man hören? Okay. Ist was mit dem Ton? Ja, normal, weil wir haben WLAN und deshalb denke ich, Allah, weil ich benutze kein Kabel. Das heißt, Barakallahu fikum, es wird eines Tages dazu kommen, dass eine Armee, ein Herr, die Kaaba angreifen wird, überfallen wird. Und das ist bekannt, wenn eine Armee in die Wüste marschiert, dann gibt es Leute, die Händler sind zum Beispiel, die wollen der Armee was verkaufen. Die wollen was gewinnen. Und andere, wenn sie eine Armee finden oder sehen in der Wüste, dann wollen sie dabei sein, weil sie so geschützt werden mit dieser Armee. Banditen und so können sie nicht angreifen. Ja, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala die Erde oder Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Armee von der Erde verschlingen lassen. Dann sagte Aisha, alles, alle. Da sagte Aisha, aber es gibt Leute, die nicht dazu gehören. Sie meinte, diese Leute, die auf der Reise sind. Oder diese Leute, die Verkäufer, die Händler. Die sind nicht davon. Der Prophet sagte, ja, das wird, sie werden alle von der Erde verschlungen. Und sie werden am letzten Tag wieder auferstehen nach ihren Absichten. Das bedeutet, was sie von Absicht gehabt haben. Diejenigen, die Absicht gehabt haben, die Kaaba anzugreifen. Oder die haben unterstützt dabei. Aktiv natürlich, diese Leute haben Sünde begangen. Aber diejenigen, die nicht Al-Kaaba angreifen wollten und die das nicht gewusst haben und die waren nur dabei, dann haben sie keine Sünde begangen. Das heißt, Barakallahu fikum, die Niyya ist wichtig hier in diesem Zusammenhang. Allahu ta'ala ala alam. Thumma al-hadith al-thalith an Aisha radiyallahu anha qala. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فانفروا وإذا استنفرتم فانفروا. الحديث واضح بارك الله فيكم أنه بعد فتح مكة لا هجرة، ما عاد في هجرة بعد فتح مكة من مكة. وقال أهل العلم كما ابن عبد البر وابن حجر قالوا أن في ذلك دليل على بقاء مكة إسلام إلى قيام الساعة، يعني تبقى مكة دار إسلام إلى قيام الساعة لهذا الحديث لا هجرة بعد الفتح خلاص. لأن في أول الأمر كان الذي يسلم يهاجر من مكة إلى المدينة وجوبا، المستطيع يهاجر وجوبا. فبعد فتح مكة ما في هجرة من مكة ولكن جهاد ونية، يعني نية أن الإنسان يدافع عنها وإذا استنفرتم، يعني إذا استنفرتم للدفاع فانفروا. وقال النووي رحمه الله معناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، أنها صارت دار إسلام. بارك الله فيكم. عائشة überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, nach der Befreiung von Mekka gibt es keine Auswanderung mehr. Allerdings bleiben Dschihad und die Absichtserklärung anstrengen und Absichtserklärung nie. Und wenn ihr zum Anstrengen aufgerufen werdet, sollt ihr folgen. Das heißt, Barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang, nachdem Mekka befreit worden ist, dann gibt es keine Auswanderung für Mekka. Am Anfang an war das so. Die Muslime müssten Mekka verlassen und nach Medina auswandern. Aber nachdem der Prophet Muhammad s.a.w. Mekka befreit hat, da braucht man keine Auswanderung mehr. Al-Imam al-Nawawi sagte, es gibt keine Auswanderung mehr von Mekka, weil Mekka Land des Islam geworden ist. Und Ibn Abdul Barr und Ibn Hajar und andere Gelehrten sagen, das ist ein Beweis, dass Mekka immer islamisches Land bleibt. Bis zum letzten Tag. So sagen die Gelehrten. Aber es gibt Popcorn, die sagen was anderes. Einer, der sich sozusagen, was macht man Popcorn? Die sind kleine, Mais, ja? Und wenn du dieser kleine Mais in dieser Maschine tust, was passiert mit dem Mais? Platz so. Ja, und es gibt manche, die keine Ahnung von der Religion haben, die sind diese Popcorn und die platzen so viel und die machen sich, die möchte gern Sheikh und möchte gern Alim, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Weil einer von ihnen sagt, Mekka ist kein islamisches Land, obwohl das Hadith klar ist in diesem Zusammenhang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das heißt, die Niyya erzählt, dass man in Mekka bleibt, weil das ein Islamland geworden ist. Und Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala sagt, وفي هذا دليل على أن مكة لن تعود لتكون بلاد كفر بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يشاء الله. إذن in diesem Hadith gibt es den Beweis, dass Mekka immer, so Allah will, islamisches Land bleibt. Bis der letzte Tag. Bis zum letzten Tag. So sagen die Gelehrten dazu. Aber es gibt im Internet große Flirten. Nicht Gelehrten. Möge Allah uns bewahren. Und Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansar radiallahu anhu ma qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Gaza, fa qala inna bil Madinati la rijala ma sirtum masiran, wala qata'tum wadiyan, illa kanu ma'at fasammu al-marad, wa fi riwaya, illa شاركوكم أو شاركوكم في الأجر هو شاركوكم الصح. ورواه البخاري من هذا رواه مسلم ورواه البخاري من حديث أنس رضي الله عليه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا أو إن أقواما خلفنا بالمدينة أو إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر أي معنا في الأجر. وهذا في مسألة بارك الله فيكم نية الإنسان. يعني هم كانوا ينوا أن يخرجوا إلى تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منهم من مرض ومنهم من عنده عذر شرعي فحبسهم، ما استطاعوا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شاركوكم في الأجر، لهم من الأجر على النية، نيتهم، يؤجرون على نيتهم ليس على عملهم. انتبه، لاحظ، في أجر على النية وفي أجر على العمل. هنا أجرهم على نيتهم وليس على عملهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم زاكت جابر رضي الله عليه برichtet einmal waren wir mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم auf einen Kriegszug. Da sagte er, es gibt in Medina einige Männer, die mit ihren Absichten bei euch sind. Wollen ihr auch immer marschiert und welches Tal ihr auch immer durchschreitet. Nur aus gesundheitlichen Gründen sind sie verhindert, leibhaftig bei euch zu sein. Nach einer anderen Version von Muslim, sie teilen mit euch die Belohnung. Und bei Al-Bukhari wird von Anas berichtet, sie kehrten mit dem Prophet Muhammad s.a.w. von der Schlacht bei Tabuk zurück. Als er sagte, gewiss sind in Medina einige Leute geblieben, die bei uns sind, wohin wir auch gehen, ob wie, die bei uns hier haben wir das gesagt, als wir das übersetzt haben. Das wird nicht bei uns jetzt, dass sie da sind. Nein, die sind bei uns mit ihren Absichten, wohin wir auch gehen, ob wir ein Gebirge überqueren oder einen Fluss überschreiten. Nur ein zwingender Grund hat sie verhindert. Das heißt, diese Leute wollten mit dem Propheten Muhammad s.a.w. sein. Sie wollten dabei sein. Ihre Absicht war so, sie wollen mit ihm, aber weil sie krank waren oder weil sie dringende, zwingende Grund gehabt haben, könnten sie mit dem Propheten Muhammad s.a.w. nicht marschieren. Deshalb sind sie geblieben. Aber ihre Herzen sind mit uns. Das heißt, ihre Herzen sind mit dem Propheten Muhammad s.a.w. mit den Gefährten. Und diese Leute, weil sie so von Absicht, reine Absicht und vollherzige und wahrhaftige, aufrichtige Absicht gehabt haben, sie bekommen Lohn für ihre Absicht, obwohl sie auch nicht dabei waren. Also wenn du eine gute Absicht hast, aber du wirst verhindert, das Gute zu tun, dann bekommst du inshallah Lohn. Pass auf aber bitte. Lohn für die Absicht, weil die Absicht an sich eine gute Tat ist, wenn die Absicht gut ist. Du musst unterscheiden zwischen Lohn für die Absicht und Lohn für die Tat, für die Handlung. Hier der Lohn ist für die Absicht, nicht für die Handlung, weil sie nicht dabei waren. Und das ist hier, damit man dieses Hadith versteht, barakallahu fikum. وعن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج زنانيرة يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أرد فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. ليش؟ لأن النية. النية. معن رضوان الله عليه كان محتاجا وأبوه أعطى لرجل في المسجد أعطاه دنانير يتصدق بها. فلما ذهب إليه يزيد قال له هات أنا يعني محتاج فأعطاه. فلم أخذ هذا المال يزيد وذهب وأعطاه لأبيه. فلما رأى أبوه المال هذا قال ما إياك أردت؟ أنا ما أردت أن أتصدق عليك. فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. يا معن خذ المال هذا أو الدنانير هذه ويزيد لك النية يعني تؤجر على نيتك. فالإنسان إذا أعطى شيء لله سبحانه وتعالى خلاص وقع له الأجر. وشو ما يصير بعدين؟ خلاص وقع الأجر وانتهى. وهذا مهم أنه يفهمه المسلم بارك الله فيكم. فالأصل فالأعمال بالنيات. dann haben wir das Hadith von معن ابن يزيد ابن الأخنس. معن ابن يزيد الأخنس معن und sein Vater und sein Großvater, die waren alle Gefährten von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ma'an sagte, mein Vater Yazid hat einige Dinare, das wird Geld, die er als Sadaqa geben wollte, bei einem Mann gelassen. Ich nahm das Geld und brachte es meinem Vater. Er hat das seinem Vater gegeben. Mein Vater sagte zu mir, bei Allah, ich wollte diese Dinare nicht dir geben. Oder ich habe diese Geld nicht. nimmst. Das war nicht für dich gedacht. Das ist niedrig. ما في على الأساس في شيء غدا امبارح مليها ولكن خربت اليوم الكوبير. طب خير إن شاء الله. كم من يز قوت يغن إن شاء الله. يز إن فيها إن شاء الله بس فت نشت. بس يم. نغمل بارك الله فيكم. معا ابن يزيد ابن الأخنس دي تغاي باغن جفيرتن. دي فاتا فون معا يزيد. دي هات قلت باين من عند موشي جلاسن. دي هات قلت باين جلاسن. دامت إيش بندت. Ma'an ging zu ihm, der hat ihm gesagt, ich brauche Geld, der hat ihm gegeben. Dann hat Ma'an das Geld geholt und er ist gegangen zu seinem Vater, der hat ihm das Geld gegeben. Der Vater hat gesagt, das war nicht meine Absicht, dass du das Geld nimmst. Wenn ich dir das geben wollte, ich hätte dir das geben können. Aber ich wollte dir nicht geben. Dann waren sie beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sagte, deine Absicht, das wird dein Lohn für deine Absicht, bekommst du, Jesid. Und das Geld, was du bekommen hast, Ma'an, nimmst du. Also die Absicht zählt. Die Absicht zählt in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Dann kommen wir zum nächsten Hadith. Heute ist eine Wiederholung. Barakallahu fikum. Heute ist eine Wiederholung. Und wir haben angefangen mit dem ersten Kapitel. Mit dem ersten Kapitel. Und zwar mit Kapitel von der Niyya. Wa Nabi Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abdi Abdi Manaf ibn Zahra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay al-Qurashi al-Zuhri radiyallahu anhu ahadi al-asharati al-mashhudi lahum bil-jannati radiyallahu anhum qal جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثة أغنياء خير من أن تذر عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. الحديث متفق عليه. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه مسألة الوصية، فيه مسألة الوصية، وفيه النية، والنية تأتي في آخر الحديث في قوله إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني أي عمل تعمله لوجه الله فإنك ستزداد به درجة ورفعة وستجازى عليه جزاء خيرا. فالأعمال بالنيات، العمل الخير واجب. طبعا هذا هو المهم من الحديث، وفيه مسألة الوصية بارك الله فيكم، ومسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يموت الإنسان في الأرض التي هاجر منها لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن البائس سعد بن خولة. أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص ist einer von den zehn die frohe Botschaft zu teilen wurde, dass er ins Paradies gelangen wird. Er sagte, im Jahr der Abschied-Pilgerfahrt lag ich ernsthaft krank da nieder. Da kam der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala, um nach mir zu schauen, das wird mich zu besuchen. Er sagte zu ihm, O Gesandte Allah, du siehst, wie krank ich bin und ich bin vermögend, das heißt, ich habe Geld. Ich habe aber nur eine Tochter als Erbin. Es ist nicht angebracht, dass ich 2/3 meines Vermögens als Sadaqa, als Spende gebe? Er sagte, nein. Er sagte dann die Hälfte, O Gesandter Allahs. Er sagte, nein. Erneut wandte ich ein, nun dann 1/3, O Gesandter Allahs. Darauf sagte er, 1/3 ist genug und mehr als genug. Es ist besser, dass du deine Erben reich hinterlässt, als arm und als Bettler auf die Hilfe anderer angewiesen. Was auch immer du um Allahs Willen, spendest, dafür wird Allah dich belohnen. Und wenn du auch nur einen Bissen Nahrung in den Mund deiner Frau bringst, das wird, wenn du deine Frau fütterst, Essen reichst in ihr Mund, dann bekommst du dafür Sadaqa, dann bekommst du dafür Ajr, Lohn. Er sagte, O Gesandter Allahs, wie könnte ich zurückgelassen werden, während meine Gefährten einmarschieren? Er sagte, du wirst gewiss nicht zurückgelassen, du wirst nicht sterben erstmal. Denn was du auch immer um Allahs Willen tust, wird deine Belohnung und Stellung erhöhen. Vielleicht solltest du zurückbleiben zum Wohle der Gemeinschaft und zur Bestrafung bestimmter Leute. O Allah, ermögliche deinen Gefährten die Auswanderung und bewahre sie von der Versuchung und dem Scheitern. Wahrlich, der Arme ist der verstorbene Sa'd ibn Khawla. Barakallahu fikum. In diesem Hadith ist der Beweis hier. Wenn du deine Frau etwas essen reichst in ihrem Mund, dann bekommst du dafür Lohn. Und egal was du um Willen Allahs tust, für Allah tust, deine Absicht für Allah ist, und du tust Gutes für Allah, dann bekommst du dafür Ajr. Und wir reden, und dieser Kapitel ist über An-Niyya. Und das ist eine Wiederholung. Weil Brüder und Schwestern neu gekommen sind, und vielleicht merken sie, dass es ein bisschen schneller als normal ist, weil wir schon diese Unterrichte gehabt haben. Das ist nur eine Wiederholung, Erfrischung für die Hadithe, die wir schon gemacht haben. Barakallahu fikum. Wa an Abi Hurairah. Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. انتبهوا هنا في كلمة أخرى، وأعمالكم، ليست فقط قلوبكم، وأعمالكم. بعض الناس يقول إلى قلوبكم أي إلى فقط نياتكم، ولكن وإلى أعمالكم كذلك. الله sieht nicht auf eure materielles oder immaterielles Äußeres, sondern in eure Herzen und Taten. Was bedeutet das? Das wird Allah subhanahu wa ta'ala wird euch, er wird mit euch nicht dafür abrechnen, was ihr von Körper und von Bildern gehabt habt, sondern Allah subhanahu wa ta'ala wird mit euch abrechnen für das, was ihr in euren Herzen gehabt habt und was ihr getan habt. Taten und Absichten werden sozusagen, wird Allah subhanahu wa ta'ala mit euch dafür abrechnen. Aber für ihre Körper und Bilder überhaupt nicht. Das ist die Bedeutung dieses Hadith. Die Übersetzung natürlich ist nicht so exakt hier bei der Übersetzung von Riyad al-Salihin. Wa an Abi Musa, عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك يكون في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله كلمة عفوا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديث عند البخاري ومسلم. أي النية، هل النية هي من أجل الأرض والقومية أم هي من أجل بارك الله فيكم، من أجل أن تكون كلمة الله العليا؟ حتى لو دافع عن أرضه، هل يدافع عن أرضه من أجل الإسلام الذي عليها أو فقط من أجل العروبة والقومية إلى آخر هذه الأمور؟ من قتل دون أرضه فهو شهيد، ولكن لأنه يدافع عن هذه الأرض التي فيها إسلام، وليس الله يدافع عن الأرض لأنه والله فيها قومية، لأن القومية نتنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيكم. أبو موسى الأشعري زاكت تسمند من جزمت من الله صلى الله عليه وسلم فقاكت Wer strengt sich an um Allahs Willen, oder wer führt das um Allahs Willen? Einer, der kämpft, um seinen Mut zu demonstrieren, oder einer, der aus Begeisterung und Stolz, oder einer, der aus Heuchlerei, nicht Heuchlerei, einer aus Angeberei angeben. Daraufhin sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der kämpft, damit das Wort Allahs sieht, ist um Allahs Willen. Das heißt, wer sich anstrengt, damit das Wort Allahs oben bleibt, dann ist das für Allah, alles andere nicht. Das heißt, wenn eine Person zum Beispiel nur für ein Grundstück das macht, oder Nationalismus, dann ist das nicht für Allah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, aufpassen, barakallahu fikum. Das heißt, die Absicht zählt. Eine Person, die macht das nur um anzugeben oder Begeisterung, oder der macht das, damit er sagt, ja, ich bin mutig. Das ist alles nicht für Allah. Die Absicht zählt hier nicht. Die Absicht ist falsch und schlecht. Aber wenn man das für Allah subhanahu wa ta'ala macht, wenn du etwas Gutes für Allah subhanahu wa ta'ala tust, dann ist das für Allah subhanahu wa ta'ala. Deine Absicht ist für Allah. In allen Bereichen. وعن أبي بكر نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخي في الحديث على قتل صاحبه. متفق عليه. أي النية هنا، النية كان حريص على قتل أخي، فالقاتل والمقتول في النار. بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عليه يبليفه dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn zwei Muslime aufeinander losgehen, indem sie ihre Schwerter aufeinander richten, dann kommen alle beide, der Mörder und der Ermordete, ins Höllenfeuer. Daraufhin sagte ich, O Gesandter Allah, für den Mörder ist das verständlich, aber warum aber der Ermordete? Er antwortete, er war auch darauf aus, seinen Gefährten zu töten. Also die Absicht war da, er will seinen Bruder töten. Dann beide, da müssen wir aber dieses Hadith verstehen, ja? Da müssen wir dieses Hadith verstehen. Das heißt, die haben überhaupt kein Problem, es gibt nichts, es gibt keine Interpretationen, es gibt keine Versuchung zwischen Muslimen und passiert sowas. Und Allah subhanahu wa ta'ala, beide machen die Sünde dann, nicht nur einer. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة في بيته وفي سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه حديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي أي يخرجه وينهضه يعني الذي يخرج ما يريد إلا الصلاة هو خارج إلى الصلاة يريد أن يصلي في الجماعة فهذا بكل خطوة يرفع له درجة ويحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة هذه النية كان كأنه في صلاة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه يؤذي فيه ويحدث فيه قال أهل العلم يفقد وضوءه ولكن أهل العلم آخرون يقول لا ما لم يؤذي الناس ولم يحدث أي ما لم يبتدع أو يصير يجتمع من مشكلة فنسأل الله السلامة يعني الجلوس من أين إلى الناس شو وين؟ الجلوس من أين إلى الناس إذا كان يؤذي نعم هذا كله صحيح حتى لو عملناه الإنسان ما يؤذي الناس لا بصوت في المسجد لا يؤذيهم لا بصوت عالي ولا بحركة معينة ولا بقول معين وإنما الإنسان في المسجد يا أخوة يجب أن, أن, أن, أن, أن, أن يشعر الإنسان بهذا الأمر لما أتي أنا إلى بيت الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا أن أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى بحيث أن أعتبره أفضل من بيتي فهل ترضى في بيتك أن تفعل هذه الأمور؟ ما يرضى أما ليش في المسجد ترضى بها؟ هل ترضى بيتك يكون مثلا يبقى متسخ؟ لا أما ليش ترضى المسجد؟ هل ترضى في بيتك ترفع صوت وتفعل وتفعل وتفعل؟ طب ليش ترضى هنا؟ فهذا هو طبعا هذه درجات التقوى بين الناس وما في أحد كامل أبو هريرة رضوان الله عليه sagte dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte das Gebet in Gemeinschaft ist über 20 Mal über mehr als 20 Mal das ist 25 bis 27 mehr wert als das Beten zu Hause oder im Geschäft. Es ist so, wenn man sich sorgfältig wäscht und zur Moschee geht, nur mit der Absicht, das Gebet zu verrichten, dann wird er, bis er in die Moschee erreicht, bei jedem Schritt um eine Stufe erhöht, das wird Stufe im Paradies, und er verliert eine Sünde wird für ihn gelöscht. Von dem Augenblick an, in dem er die Moschee betritt, wird er als Teilnehmer am Gebet betrachtet, auch während er noch auf den Beginn des Gebetes wartet. Solange er an seinem Gebetort verharrt und weder jemandem schadet, noch schlecht über jemandem redet, fahren die Engel damit fort. für seine Erlösung zu beten. Und sie sagen, O Allah, sei ihm barmherzig, O Allah, vergib ihm, O Allah, nimm seine Reue an, solange er keinen schadet oder nichts Schlechtes macht. Und die Gelehrten sagen, yuhdis fihi. Manche sagen, der verliert sein Wudu, andere sagen, nein, yuhdis fihi. Das bedeutet, solange er nicht Abscheuliches, Schlechtes macht oder Neuerung tut oder etwas. Und der Bruder sagt ja, sitzen, dass man zum Beispiel vor der Tür sitzt und dass die Leute nicht reinkommen können. Ja, das gehört dazu. Dass man laut redet in der Moschee, das gehört dazu. Dass man zum Beispiel eine Bewegung macht für die anderen oder zum Beispiel jemanden beschimpft, das gehört dazu. Normalerweise sollte der Muslim die Moschee besser betrachten als sein eigen Heim, seine eigene Wohnung, seinen eigenen Raum. Von Sauberkeit, von Respekt her, von allen Seiten. Akzeptierst du zum Beispiel, dass jemand Probleme macht in deinem Haus? Sagst nein. Dann sollst du auch nicht akzeptieren, dass man in der Moschee macht. Aber, subhanallah, keiner von uns ist vollkommen. Und es gibt manche, die Fehler haben, mehr als die anderen. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Dann kommen wir, barakallahu fikum. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل له عنده 10 حسنات وإلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا حديث عظيم بارك الله فيكم. فيه مسألة النية. الإنسان الذي ينوي تبي إنسان نوى خيرا وما عامله الله سبحانه وتعالى يكتب له حسنة عامله 10 حسنات ويضاعف له. نوى سيئة ما عملها مستطيع يعني هو يستطيع عملها بس ما عملها الله سبحانه وتعالى يكتب له حسنة إذا عملها تكتب عليه سيئة واحدة. وهنا فرقوا بين الإثم على النية والإثم على العمل. الإثم على النية والإثم على العمل. إنسان راح يريد يزني والعياذ بالله فوجد مكان الزنا مغلق وهو لسه يريد الزنا، فهذا إثم على نيته ليس على العمل، هو ما زنى فما يكتب شيء أنه زنى عليك لأنه ما عمل العمل. ولكن النية هو آثم على النية، النية اللي باقية عنده يريد يزني ولكن هو منع لأنه المكان. رجل مشى في الطريق قال أعوذ بالله أرجع، فهذا يكتب له حسن. وهكذا والدنيا لأربع، رجل عنده مال وعنده علم ينفق ماله على علمه، ورجل يقول لو كان لي مثل هذا المال لفعلت مثل هذا، فهما في الأجر سواء، يعني ذكر النية. ورجل عنده مال والعياذ بالله ينفقه في المعصية، ورجل آخر يقول لو كان عندي مثله لأفعل مثله، فهما في الوزر سواء، أي في النية والعياذ بالله. كثير من الناس يقول الله لو كنا عملنا مثل فلان اللي تاجر بالمخدرات، مسكين هو ما بيعرف أنه الآن أثمة في نيته. نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. تبقوا فيك محمد صلى الله عليه وسلم زاكت الله سبحانه وتعالى زاك الله دي أهواني سبحانه وتعالى زاك Allah hat die guten und die schlechten Taten niedergeschrieben. Dann erklärte er dies. Wer etwas Gutes beabsichtigt und es nicht durchführen konnte, dem hat Allah dies bei sich als volle gute Tat angerechnet. Hat er es durchführen können, dann rechnet Allah ihm dies bei sich als 10 gute Taten bis zum 700-fachen und bis zum Vielfachen davon an. Und wer etwas Schlechtes beabsichtigt, es aber nicht durchgeführt hat, dem wird dies als vollendete gute Tat bei Allah, dem Erhabenen, angerechnet. Hat er diese schlechte Tat jedoch ausgeführt, so rechnet Allah ihm dies als eine einzige schlechte Tat an. Das heißt, wir müssen aufpassen. Es gibt eine Tat, es gibt Handlung und es gibt Absicht. Und immer die Absicht muss gut sein und die Tat muss gut sein. Und wenn man etwas beabsichtigt, was schlecht ist, und man macht das nicht, weil man nicht mehr machen will. Nicht, weil man verhindert wird. Man hat die Tat nicht gemacht. Deshalb wird ihm nicht geschrieben bezüglich der Tat. Aber die Absicht, wenn man immer schlechte Absicht hat, dann wird das eine Sünde in der Absicht, nicht in der Tat. Da muss man hier den Unterschied verstehen, weil viele das nicht verstehen. Wenn du eine gute Absicht hast, machst du das 10 Hasana. 10 gute Taten, bis 700, bis viel. Mehr, Allah subhanahu wa ta'ala gibt mehr. Machst du das nicht, bekommst du eine Hasana. Beabsichtigst du Schlechtes? Schlechtes. Machst du das nicht, bekommst du Hasana. Machst du das, dann eine Sünde. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist, subhanahu wa ta'ala. Und nochmal, barakallahu fikum, Maßstab dafür ist, getan oder nicht getan. Beabsichtigt, verhindert und noch die Absicht ist da, beabsichtigt, die Absicht sozusagen zurückgenommen. Nein. Eine Person will was Gutes tun, sagt, möge Allah mir verzeihen, ich will nicht mehr. Dann bekommt man dafür eine volle Hasana. Voll. Und الحديث الأخير في هذا الباب وهو باب الإخلاص طبعا الحديث طويل بارك الله فيكم الحديث طويل أختصر الحديث في قصة في نفر كانوا في سفر فدخلوا غار فتدحرجت صخرة وأغلقت عليهم الباب باب الغار فحاولوا يخرجوا ما استطاعوا قالوا ما ينجيكم اليوم إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم صالح الأعمال عندك فالأول قال اللهم كان لي أبوان شيخان كبيرة كان عنده أبوه وأمه وما كان يشرب حليب إلا يشربان فمرة أتى فوجدهما نائما فانتظر إلى الصباح حتى استيقظا فشرب ثم شرب هو وأبناؤه فقال إن كنت فعل ذلك يا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت قليلا وما خرجوا فأتى الثاني قال اللهم أني كانت لي بنت عم كان يحب بنت عمه حبا شديدا أكثر ما يحبه الرجال النساء فمرة كانت في حاجة فأدت إليه يعني في سنة من السنين أصابتها حاجة فأرادت منه 120 دينار فراودها عن نفسها فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قال فاتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه فتركها وأعطاها المال وقال لها اذهبي يعني ما فعل لها شيء قال إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنه فالصخرة انفرجت قليلا ولكن ما استطاعوا يخرجوا فأتى الثالث فقال لي كان لي أجراء كان عنده أجراء وكان هؤلاء الأجراء يعملون عنده فكان يعطيهم دائما آخر النهار مالهم فأتى الرجل ولم يأخذ ماله وذهب وبعد فترة رجع الرجل وقال له أريد مالي فقال له أتنظر إلى هذه أترى هذا كل هذا من الإبل والبقر والغنم والرقيق هذا كله لك فقال يا عبد الله أتهزئ بي قال لا إني لا أستهزئ بك فهذا كله لك فاستعطاه وأخذه فقال اللهم إن كان يعني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون إذا بارك الله فيكم الدعاء بصالح العمل أمر عظيم إذا الإنسان كان يعمل لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والإنسان يحاول أن تكون أعماله كلها خالصة لله سبحانه وتعالى لأنه يوم من الأيام سيحتاج لهذا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير بارك الله فيكم das letzte Hadith in diesem Kapitel ist eine Geschichte und zwar es gab drei Leute, die waren auf der Reise und die waren in einer Berghöhle, sie wollten dort schlafen. Und dann kam ein Stein von oben und das hat den Ausgang von dieser Berghöhle gesperrt und sie konnte nicht mehr raus. Da haben sie versucht, sie konnte nicht. Und sie sind drin, sie können nicht mehr raus. Da haben sie gesagt, heute kann ich euch nur retten, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala bittet, mit den guten, aufrichtigen Taten, die ihr gemacht habt. Der erste sagte, oh Allah, es war Eltern und ich war so gut Tugend zu meinen Eltern. Und ich habe ihnen erstmal Milch gegeben, Abend, und dann habe ich selber und meine Kinder getrunken. Eines Tages bin ich gekommen und sie waren im Schlaf. Ich habe gewartet, bis sie aufwachten, dann haben sie getrunken, dann habe ich meine Kinder und meine Familie Milch gegeben. Oh Allah, wenn ich das nur wegen um dein Gesicht Angesicht gemacht habe, das wird um deinen Willen und für dich gemacht habe, mit reiner Absicht, oh Allah, heute erleichtere. Ich erleichtere uns diese Sache mit diesem Stein. Dann ist dieser Stein, da rückt er einen Stein ein bisschen, aber sie könnte nicht raus. Da kam der Zweite, der hat gesagt, oh Allah, ich hatte eine Cousine und ich habe sie so geliebt und gemocht. Und eines Tages passierte ihr ein Problem und sie bräuchte Geld. Sie hat Geld gebraucht. Dann kam sie zu mir, sie hat mir gesagt, ich brauche 120 Dinar. Ich habe gesagt, okay, wenn wir was miteinander zu tun haben, weil Iyadu Billah, der wollte mit ihr Abscheuliches machen und er wollte sie ausnutzen, dann gebe ich dir die 120. Sie ist weggegangen, aber sie könnte nicht mehr. Dann kam sie zu ihm wieder. Er hat ihm gesagt, okay, gib mir die 120, du kannst mit mir alles tun, was du willst. Als er mit ihr die Position genommen hat, wie ein Ehemann und Ehefrau, der hat ihm gesagt, fürchte Allah. Dann hat er sie verlassen. Der hat ihr die 120 Dinar gegeben und der wollte von ihr das nicht mehr. Er hat gesagt, oh Allah, wenn ich das um deinetwillen gemacht habe und so weiter, erleichtere für uns. Dieser Stein rückte, aber sie könnten auch nicht mehr raus. Dann kam der Dritte, der hat gesagt, ich hatte Tagesarbeiter, die bei mir gearbeitet haben. Und ich habe ihnen immer am Abend ihren Lohn gegeben. Und eines Tages kam einer zu mir, der hat bei mir gearbeitet und der ist weg, ohne seinen Lohn genommen zu haben. Und ich habe sein Geld erwirtschaftet. Nach einer Weile kam diese Person, der hat gesagt, ich möchte mein Geld, was bei dir war. Da habe ich ihm gesagt, siehst du dieses Herr von Kamelen und Kühen und Schafen und von Sklaven? Der hat gesagt, ja. Der hat ihm gesagt, das gehört dir alles, nimm das alles. Der hat ihm gesagt, lachst du mich aus? Der hat ihm gesagt, nein, das gehört dir. Und dann hat er das genommen. Dann sagte diese Person, oh Allah, wenn ich das um deinetwillen gemacht habe, dann erleichtere es für uns, was wir heute haben mit diesem Problem, mit diesem Stein. Dann rückte dieser Stein und sie könnten raus und sie sind rausgegangen. Und deshalb, barakallahu fikum, wenn man eine gute Tat für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat, mit reinen Absicht, und man sagt, oh Allah, ich habe das für dich gemacht, oh Allah, gib mir für diese Sache, was ich gemacht habe, dann ist das in Ordnung. Und das ist, barakallahu fikum, der erste Kapitel von Riyad al-Salihin wiederholt, weil wir das gemacht haben schon. Und inshallah, das nächste Mal reden wir über Bab al-Tawbah. Als Wiederholung, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طاهر حد خير إن شاء الله دي بعدين جلست من إنترنت ويكومن صوت صو إندي بإذن تعالى وانت إرهاب دن ونترشت من التمهيد دن ترفن في أمس موغن بإذن تعالى ثم أنترشت في مخن موغن ويتا مت سبل السلام في فان باي دم تيما الإمام das bedeutet der Vorbeter und die Eigenschaften von Vorbetern und die Urteile, die Regeln für einen Vorbeter und Salat al-Jama'ah, das wird Gemeinschaftsgebet. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich was Schlechtes oder Falsches gesagt habe von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wassalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.